blog.uber.de Spezial. Und jetzt die blog.uber.de Radioshow mit René. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe. Ihr habt ja bereits vor zwei Wochen eine Radioshow mit Stefan gehört. Und auch in dieser Folge werden wir wieder Songs hören, die wir sonst immer in der Pause unseres Blogcasts anspielen. Ja, nur dass es halt in dieser Sendung die Songs in voller Länge gibt. Ich habe 6 Stück ausgesucht und möchte euch im Zuge dieser Sendung auch einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Wie ist der Podcast entstanden, wie der Blog? Ja, darüber möchten wir heute ein bisschen sprechen. Wie gesagt, das wird ein Selbstgespräch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Interesse dran und Spaß beim Zuhören. Und ja, bevor es die ersten Informationen gibt, hören wir uns doch von Brother Love den Song Summertime an und ja, schicken den Sommer damit auch schon in die Winterpause. When I was young, I'm talking about the good times, just you and me. Was all we ever cared about. We had it all, we had it all. Oh, I'm talking about the good times. Drinking. Ja, das war Brother Love mit Summertime und diesen Song haben wir gespielt in Podcast-Folge Nummer 29. Aber als Stefan und ich uns 1999 oder 2000, ich glaube 99 oder was sogar 98, ich glaube erst war 2000. Ja, als wir uns in diesem Zeitfenster kennengelernt haben, da war lange nicht dran zu denken, dass wir jemals zusammen so ein Projekt starten werden. Wir hatten zwar mal rumgegeigelt, in der Firma ein Firmenradio zu etablieren, dazu ist es dann aber nie gekommen. Ja, und diese ganze Geschichte mit Juba, wo ihr euch sicherlich fragt, wo kommt das eigentlich her? Das setzt sich zusammen aus den ersten zwei Buchstaben von Stefans Familiennamen, Ju, und Berlin. Ja, das ist der Ursprung des Namens. Für die, die gegrübelt haben, wissen jetzt auch den Hintergrund. Und Juba.de war ursprünglich auch eine T-Online-Domain, ist schon sehr, sehr alt, also die Domain gibt es schon sehr, sehr lange. Wie gesagt, auch lange bevor wir ein gemeinsames Projekt im Internet gestartet haben. Und mit dem Blog, das kam eher dadurch zustande, als in der Zeit, wo diese ganzen Blogs halt aufkamen, ich auch einige private Blogs von sehr engagierten, erfolgreichen Privatpersonen gelesen habe und da doch ein bisschen Feuer gefangen habe, nicht hinsichtlich dieser Bloggeschichte, sondern vielmehr eben wie viel Möglichkeit man hat, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und ja, da wurden einige Funken entfacht, die dann auch zu Sachen geführt haben, auf die ich jetzt auch noch rückblickend sehr stolz bin. So zum Beispiel die Zeit, die ich als Greenkeeper auf einem Golfplatz verbracht habe, oder auch mein Engagement für den American Football, der sich ja dann bis an die Seitenlinie der NFL Europa rentiert hat sozusagen. Und da hatte ich die Idee, das irgendwie wieder zurückzugeben, und habe Stefan gefragt, ob wir nicht einen Blog machen wollen, einen privaten, wo man halt eben andere Leute dafür begeistert oder ihnen zeigt, dass man, wenn man, was man halt für Möglichkeiten hat, ja, wenn man es halt einfach anpackt, ne? Und ja, Stefan wollte erst nicht so recht mitmachen, und es hatte einige Überzeugungsarbeit benötigt, dass Stefan dann letztlich gesagt hat, okay, wir machen das auf meiner Domain. Ich hatte parallel schon einen Blogger-Account eingerichtet, damit war es ja noch Blogspot. Aber wie gesagt, als Stefan mit ins Boot sprang, war halt seine Domain für dieses Projekt, weil die nicht weiter verwendet war, eben genau die richtige Domain. Es wurde ein WordPress-Blog dort installiert. Ja, und dann ging es halt los. Und ja, wie es dann zum Podcast kam, ja, würde ich sagen, das hören wir uns nach dem nächsten Song an. Komische Geräusche hier im Studio, aber keine Angst. Der nächste Song, da hören wir ihn auch schon, ist von Howard Jones und passend zum eben erzählten Building Our Own Future. Day by day, free to Ja, wie gesagt, sollte der Blog ja ursprünglich mit persönlichen Geschichten, privaten Stories gefüllt sein, aber das ist natürlich gar nicht so einfach von heute auf morgen, irgendwie sein Privatleben ins Internet zu stellen. Und so fing es halt mit ein paar kuriosen Stories an. Ich glaube, eine der ersten Geschichten im Blog war die Sache mit dem verschwundenen Jungen Felix dieser aus Dresden. Aber dazu kommen wir nachher nochmal. Ja, der Podcast. Der Podcast kam ungefähr ein Jahr oder ein halbes Jahr nach dem Start des Blogs heraus. Das war alles so gar nicht geplant. Ich hatte durch DSL die Möglichkeit, irgendwann mir Podcasts runterzuladen. Bin darauf aufmerksam geworden, als ich ein bisschen gestöbert hatte und dachte im ersten Moment, man muss ja nicht jeden Scheiß mitmachen. Dass es dann einigen Wochen später schon ganz anders aussah, das war mir da noch gar nicht bewusst gewesen. Ich hatte Stefan von dieser Podcast-Geschichte erzählt und weil der Blog eigentlich recht gut angenommen wurde, wir einige Leser hatten, anfangs aus dem Kollegenkreis, der zum Teil auch, wovon einige auch Blogger geworden sind, weil wir immer nach interessanten Stories und interessanten Leuten suchten. Ja, und wie gesagt, der Blog recht gut angenommen wurde, dachten wir, wir machen einfach eine begleitende Radiosendung zum Blog. Ja, die Idee war ja, wie vorhin schon gesagt, eigentlich schon viel, viel länger da, also ungefähr um 2000 herum hatte ich ja mit Stefan, wie gesagt, schon mal überlegt, so ein Firmenradio zu machen. Eigentlich, wie gesagt, aus Spaß heraus und dazu kam es ja dann nicht. Und somit war die Grundlage für den Podcast eigentlich schon geschaffen, weil wir ja schon oft drüber uns unterhalten hatten. Ja, und so gingen die ersten Versuche halt los. Die Produktion war damals noch sehr, sehr abenteuerlich. Im Prinzip hat Stefan an seinem Rechner die Sendung aufgezeichnet. Ich habe mit dem Handy ihn angerufen und er hatte, keine Ahnung, wie er es technisch eingerichtet hat, halt die Telefonleitung, sein Mikrofon und wir hatten anfangs, glaube ich, ja klar, die ganzen Hintergrundmusiken und Einspieler, die waren alle nachträglich rein. Das heißt, die hatten wir während der Sendung gar nicht gehört, ja. So waren die Anfangsproduktionen. Wir hatten Skripte gehabt, also wir haben richtige Skripte geschrieben. Meine Fernseherfahrung haben wir dazu genutzt, eben Ablaufpläne zu erstellen, an die wir uns dann gehalten haben und ja, so konnten wir die Sendung eigentlich sehr genau durchplanen, mussten aber dann feststellen, dass da doch ein bisschen die Spontanität dann irgendwo fehlte und ja, da sind wir dann von abgekommen. Da werden wir aber auch nachher nochmal drauf kommen. Ja, wie gesagt, die Sendung ist ursprünglich, wir hatten eine Folge produziert, das war mit viel Vorbereitung und auch viel Nachbereitung. Ich glaube, wir brauchten ungefähr eine Woche, um die dann zu schneiden und alles, dass das alles passte. Wir haben anfänglich auch, muss man dazu sagen, und machen wir heute nicht mehr, die ganzen Hms und Äs rausgeschnitten. Am Anfang hatte ich die Sendung ja geschnitten und dadurch habe ich wahrscheinlich bei mir mehr M und Äs rausgeschnitten als bei Stefan. Aber das haben wir dann auch irgendwann sein gelassen. Wie gesagt, der Aufwand, der war wirklich recht groß gewesen. Ja, und wie wir jetzt unsere aktuellen Sendungen produzieren, das machen wir nach dem nächsten Song. Das ist von Lockdown, Down and Out. When you're down and out. Ja, nachdem Stefan und ich dann die ersten Folgen produziert hatten über die Telefongeschichte und wir dann festgestellt haben, dass uns das von der Qualität doch nicht so zusagt, legten wir uns richtige Mikrofone zu und produzierten die Sendung trotzdem als Doppelender weiter. Das heißt, Stefan saß an seinem Rechner, ich saß an meinem Rechner und einer von uns zeichnete mal auf. Das war in den meisten Fällen dann Stefan. Nee, so war es früher. Dann, es ist schon so lange her, da können auch mal Details verloren gehen. Nein, also am Anfang war es so, dass Stefan die Sendung halt komplett bei sich aufgezeichnet hat, und zwar unsere beiden Spuren. Und nachher gingen wir dazu über, um die bestmögliche Qualität zu kriegen, dass Stefan seine Spur aufnahm und ich meine Spur. Ja, die Einspieler und das Intro und das Outro hatten wir zu diesem Zeitpunkt dann immer noch nicht wirklich mitgehört. Es wurde dann reingeschnitten. Das heißt, die Podcast-Folgen sind weiterhin in die Post-Production gegangen, wenn man es so nimmt. Und ja, so haben wir dann noch eine Zeit lang gemacht. Wie gesagt, ohne Sendeplan dann auch, damit die Sache ein bisschen spontaner ist. Wir haben uns Themen rausgesucht und wir kamen immer mehr von ab, eine bloße Wiedergabe des Blogs zu sein, sondern fing auch an, andere Themen reinzunehmen. Ja, Stefan wurde dann auch schon in den ersten Folgen aufgrund der besseren technischen Voraussetzungen, was das Mikrofon betraf, weil ich ja per Telefon zugeschaltet war, wurde Stefan auch als die sexy Radiostimme bekannt. Und die Zuhörzahlen, die stiegen auch stetig an. Und ja, um nicht so eine große Belastung durch den Podcast zu haben, weil es, wie gesagt, immer noch recht zeitaufwendig war, hatten wir uns für so einen Zwei-Wochen-Rhythmus entschieden. Und die Sendelänge sollte bei 20 Minuten liegen. Ja, das ist nicht ganz so einfach, haben wir festgestellt, weil es gab irgendwie immer mehr zu quatschen. Und dadurch, dass wir keinen Sendeplan mehr haben, sind wir halt oft auch mal vom Thema abgekommen. Ja, und irgendwann in einer der späteren Folgen, nachdem wir, also ich denke so 20 Folgen werden wir schon gemacht haben, sind Stefan und ich das erste Mal zum Produzieren aufeinander getroffen. Das hatte aber auch den Hintergrund, dass wir uns fast zeitgleich digitale Aufnahmegeräte zugelegt haben, die uns die Möglichkeit gegeben hatten, losgelöst vom Rechner zu produzieren. Und das war bei Stefan das Zoom H2. Und ich habe mir das Micro BR zugelegt, mit dem ich jetzt auch gerade produziere. Ja, und da haben wir uns halt angefangen zusammenzusetzen. Wir hatten aufgrund der kleinen Größe dieser Audiorekorder die Möglichkeit, das auch an außergewöhnlichen Orten, wenn man es so will, zu machen. Das haben wir am Anfang auch ausgenutzt. Wir sind also mit dem Auto unterwegs gewesen oder haben uns einfach irgendwo hingesetzt und dort aufgezeichnet. Ja, und so stieg halt auch die Qualität, und weil wenn man sich sieht, ist es immer ein bisschen was anderes, wenn man aufzeichnet, als wenn man sich nicht sieht. Ja, und seitdem zeichnen wir eben mit diesem Audiorekorder auf. Die Einspieler werden immer noch nachträglich reingemacht, das Intro und so. Ich produziere die Podcasts noch ein bisschen anders, die ich mache, so auch den jetzt in einem Ritt durch. Aber es liegt auch daran, dass die Technik, die ich hier verwende, andere Voraussetzungen hat. Ja, mit dem Blogcast, wie wir ihn da genannt haben, war die Sache dann noch lange nicht gegessen. Es kam für mich und Stefan noch ein weiterer Podcast hinzu. Wenn ihr regelmäßig hört, wisst ihr genau, worum es geht. Und ja, was das dann genau ist, da werden wir, oder das werdet ihr nach dem nächsten Song erfahren. Der ist von The Red Line und heißt Money. Viel Spaß damit. Ja, einer der Beiträge im Blog war gewesen über die Black Stories, ein Kartenspiel, ein sehr interessantes, von dem ich berichtet hatte. Und mit dem großen Interesse an diesem Beitrag kam mir die Idee, auch daraus einen Podcast zu machen. Ich bin also wieder, hab zum Telefon gegriffen, hab Stefan angerufen, hab ihn davon erzählt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er sofort begeistert war. Auf jeden Fall war der Moses Verlag sofort begeistert, als wir nämlich die erste produzierte Folge zum Probehören an den Verlag gaben. Ja, und daraus wurde dann auch eine Serie, die jetzt, ich weiß gar nicht, die wievielte Folge es ist, aber der Podcast scheint die Leute zu interessieren, er wird sehr oft heruntergeladen und der erscheint einmal im Monat. Eine weitere Sache, die wir sehr interessant fanden, war unser erster Sponsor quasi, und zwar Rhinos. Durch einen Kollegen wurde ich aufmerksam gemacht auf den Energy Drink, der für einen Banner-Einbau halt ein paar Dosen Rhinos an den Webseitenbetreiber schickte. Ja, wir boten an, die ganze Geschichte halt, oder die Rhinos Energy Drinks während der Sendung zu trinken und bekam prompt drei Paletten voll mit Dosen dieses Energy Drinks. Hat ein paar Folgen gereicht, war sehr süß. Ja, gut, so viel dazu. Dann, was sich dann auch herauskristallisierte bei uns im Blog, waren die Serien, die wir dann irgendwann starteten. Wir hatten immer bestimmte Themenbereiche, wo es halt mehrere Beiträge zu gab, und da dachten wir, da werden wir die Leute regelmäßig mit versorgen. Einige Serien waren zum Beispiel Der verrückte Briefkasten, in dem ich Briefe, die ich an große Unternehmen geschickt habe, mit sehr skurrilen Problemen. Ja, das ist eine der ersten Serien gewesen. Dann hatten wir natürlich Sarah in Amerika. Das war ein Bericht über ein junges Mädchen, was als Au-pair nach Amerika ging und eben dort von ihren Erfahrungen berichtet hat. Ja, was hatten wir noch für Serien? Also wir hatten da diverses. Wir hatten zum Beispiel eine Weltreise in 18 Tagen um die Welt vom Christian. Und auch im Moment ist wieder ein Thema, das in der Welt ist, und zwar der Information zum Disneyland in Paris. Dort werden einige der Attraktionen vorgestellt und was man halt da so zu beachten hat, wenn man ins Disneyland möchte. Ja, und es wird in Zukunft sicherlich noch einige verschiedene Serien geben, einige Samstagsserien. Wir hatten zum Beispiel auch mal so eine Fotoserie gehabt. Da gab es halt jeden Samstag ein interessantes Bild. Ja, genau, auch das wird sich, wie gesagt, fortsetzen. Aber wir hatten auch noch ein paar Highlights im Blog, bei denen wir sehr überrascht waren, die zu sehr hohen Besucherzahlen geführt haben und die eigentlich mit dazu beigetragen haben, dass wir dieses Projekt blog.über.de auch bis heute, fast 3 Jahre später, noch nicht aufgegeben haben. Ja, und was für Highlights das waren, das erfahrt ihr nach dem nächsten Song von Matthew Ebel, der da heißt Lost My Way. Doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, And I vow right now it's the last time I give in. So to commemorate, I'll go out and tie one on. I guess I'll quit drinking when you're gone. If I put off till tomorrow what I wanted yesterday, I'll just sit here till the future come and slap me in the face. If I don't change my direction and I float out here in space, then you can't say that I've ever lost my way. Well, I finally gave up smoking too. At least I thought that's what I told myself I'd do. Then in a cloud of smoke, my car moved to LA. My girlfriend got towed away. Well, if I put off till tomorrow what I wanted yesterday, come on, I'll just sit here till the future come and slap me in the face. If I don't change my direction and I float out here in space, then you can't say that I've ever lost my way. Comes up, well, I'll grab it with both hands. Lord knows I need a change of plans. And if I put off till tomorrow what I wanted yesterday, I'll just sit here till the future come and slap me in the face. If I don't change my direction and I float out here in space, then you can't say that I've ever lost my way. Then you can't say that I've ever lost my way. Ja, wie gesagt, es gab einige Highlights im Blog. Dazu gehörte in jedem Fall der Bericht in der Süddeutschen Zeitung, in dem wir im Zusammenhang mit dem Angela Merkel Videopodcast genannt wurden. Und alles nur deswegen, weil es bei uns im Blog einen Beitrag von mir gab, in dem ich halt mal auf diese Thematik Angela Merkel und Videopodcast einging. Das führte eben dazu, dass in der Süddeutschen Zeitung ein Zitat aus diesem Beitrag genommen wurde mit dem Hinweis auf den Blog. Das hat jetzt nicht unheimlich viele Besucher gebracht, war aber für uns eine richtig tolle Angelegenheit, es in die alten Medien geschafft zu haben. Ja, und das war auch recht zu Beginn dieser ganzen Blog-Geschichte. Und es ist, wie gesagt, jedes Mal, wenn man so eine Geschichte hat, wo man merkt, okay, jetzt geht es richtig nach außen, das ist eine Motivation, wo man sich sagt, jetzt machen wir noch richtig weiter, ja. Und so kam es dann auch zu der nächsten Geschichte. Wir sind beide keine Verliebt in Berlin-Fans, aber wir dachten, wir werden uns mal, werden den Verliebt in Berlin-Fans einfach mal sagen, wie aus unserer Sicht die Geschichte zu Ende gehen wird. Ich habe dazu eine kleine Karikatur gezeichnet und ein Szenario dargestellt, was sicherlich einige verliebte Berlin-Fans nicht gerade viel Freude bereitet hat. Dieser Beitrag wurde kurz vor Ausstrahlung des Finales veröffentlicht und schaffte es auch in Google noch vor Sendestart, was dazu führte, dass in den Werbepausen enorme Besucherzugriffe gewesen sind. Ja, das war auch eine sehr erstaunliche Geschichte, wo wir eigentlich vorher nicht gedacht hätten, dass das halt zu so einem Hype in Anführungszeichen führen würde. Ja, wir hatten auch Aufregerbeiträge, die kräftige Besucher angelockt hatten. Da war zum einen diese Geschichte mit Avanio, Calando, keine Ahnung, wie, wer, was und überhaupt, ne? Die, bei denen ich eine monatliche Gebühr zahlen musste, obwohl ich in meinen Augen nie einen Vertrag abgeschlossen hatte. Dieses Problem hatten auch viele andere Leute. Und das war auch eins der Themen, was sehr häufig besucht wurde. Genauso Wunschurlaub, wo Dirk halt über eine Gutscheinaktion berichtete aus der Zeitschrift. Da kam es sogar so weit, dass der Geschäftsführer dieser Firma, die ja, ich sag mal, von anderen Internetseiten, Foren und Blogs als dubios bezeichnet wurde, zumindest las man das aus den Beiträgen so heraus, ja, dass dieser Geschäftsführer halt in unserem Blog Kontakt mit den Geschädigten aufnahmen, die halt auf diesen Beitrag kommentierten. Mittlerweile haben wir in Rücksprache mit dem Geschäftsführer die Möglichkeit des Kommentierens dort eingestellt, weil wir nicht wollten, dass wir als Forum für diese Thematik halt genutzt werden. Das war ein Bericht über das Thema. Ja, und dass sich das dann so entwickelt, dass dieses Thema eben viele Geschädigte anlockt und dazu führte, dass die sich in unserem Blog halt quasi mit ihrem Problem an uns bzw. den Geschäftsführer gewandt haben, dass die Plattform wollten wir einfach nicht sein, deswegen haben wir eben dort die Möglichkeit des Kommentierens versperrt. Ja, dann gab es noch andere Beiträge, die auch viel Interessierte angelockt haben, zum Beispiel die Geschichte Schuhe selbst zu gestalten oder dieses Book of Questions, was ich vorgestellt hatte, was auch irgendwie in irgendeinem Medium dann auftauchte. Stefan und ich haben immer nur gesehen, dass an den Besucherzahlen, wenn irgendeine Thematik, die wir schon mal geblockt hatten, irgendwo anders gelaufen ist. Ja, wenn ich von viel Besuchern spreche, dann muss man auch dazu sagen, ich weiß, dass die Zahlen nicht ganz so öffentlich sind, aber ich will hier einfach mal einen kleinen Einblick geben in unseren Blog und deswegen auch Zahlen nennen. Also diese Schuhgeschichte zum Beispiel hat dafür gesorgt, dass wir halt an einem Tag mal 600 Besucher hatten. So ein Peak erstreckt sich dann meist über 1-2 Tage. Im Schnitt haben wir 300 Besucher am Tag, wo sich jeder Besucher ungefähr 1,2 Seiten anguckt, ja. Genau. Und für uns ist das ein kleiner Erfolg, weil wir hätten es nie gedacht, dass wir mit unseren Geschreibsel im Internet so weit kommen. Wir haben Stammhörer, wir haben Stammleser. Wir haben Leute, die lieber den Black Stories Podcast hören als unseren Blogcast und wir haben auch den umgekehrten Fall. Der älteste oder die älteste Podcast-Hörerin ist über 70. Ja, und für uns ist das einfach wirklich der Grund, warum wir weitermachen wollen. Euch interessiert das. Wir haben nicht allzu großen Aufwand damit mittlerweile, weil wir eben, wie gesagt, technisch ein wenig umgestellt haben. Und wir möchten uns auch bei euch bedanken, dass ihr quasi dafür sorgt, dass wir das Ganze hier machen. Wir würden uns natürlich für die Zukunft ein bisschen mehr Feedback wünschen, aber wir wissen auch, dass man durch die alten Medien einfach antrainiert ist, einfach nur zu konsumieren. Die Blogger, die wir haben, zeigen, dass diese Interaktion auch genutzt wird. Also wir haben auch, also die Beiträge sind nicht nur hauptsächlich von mir oder von Stefan, sondern wir haben auch fleißige Blogger und wir möchten uns sowohl bei denen als auch bei euch, die ihr nur konsumiert, sprich den Blog lest oder den Podcast hört, einfach mal bedanken. Ja, und dazu habe ich auch einen passenden Song im Internet gefunden. Den haben wir bereits in Folge 28 des Blogcasts gespielt. Hier ist Double Merci von Arsch Popeng. Da wir jetzt hier oben stehen und das Publikum ansehen, werden uns die Beine schwach. damit gerechnet. Manch einer hat sich fett verrechnet. Aus dem Traum sind wir erwacht. Wir sagen Danke und double Merci. Das ist euer Lied. Ihr seid spitze. Wunderbar. Schön, dass es euch gibt. Wir spielten auf den Straßen, zogen durch die kalten Gassen. Kaum einer hörte hin. Wir kannten nur Unplugged, waren immer voll bepackt. Mit Stimmungen nur für euch. Wir sagen Danke und double Merci. Das ist euer Lied. Ihr seid spitze. Wunderbar. Schön, dass es euch gibt. Merci. Das ist euer Lied. Ihr seid spitze. Wunderbar. Schön, dass es euch gibt. Wir hören die Faste lobend locken. Auf allen Bühnen wollen wir rocken. Dass der Laden kocht. Und wenn ihr außer Rand und Band, nehmt euch einfach an die Hand. Wir stoßen mit euch an. Wir sagen Danke und double Merci. Das ist euer Lied. Ihr seid spitze. Schön, dass es euch gibt. Wir sagen Danke und double Merci. Das ist euer Lied. Ihr seid spitze. Wunderbar. Schön, dass es euch gibt. Ja, jetzt haben wir die Dreiviertelstunde doch fast noch geknackt und eigentlich wollte ich gar nicht so lang werden, aber ich hoffe, ich konnte euch in der Sendung ein paar Einblicke geben und ich hoffe, es war interessant für euch und vielleicht regen wir den einen oder anderen an, selber auch einen Blog zu starten oder einen Podcast. Falls ihr es tut, schickt uns die Adresse, wir würden den gerne lesen. Und wir würden uns natürlich total freuen, wenn wir euer Leben dadurch ein bisschen bereichern konnten. Ja, ich würde euch jetzt gerne die Kontaktmöglichkeiten noch nennen, aber für diesen Part ist Stefan zuständig. Ich kann euch leider nur die E-Mail-Adresse sagen. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, dann schickt eine Mail an blog@juba.de. Ihr könnt aber auch unter blog.juba.de auf den Beitrag kommentieren. In 2 Wochen ist Stefan dann auch wieder mit von der Partie. Dann geht hier wieder alles seinen geregelten Gang. Ja, und bis dahin, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, wie immer, ihr seid in 2 Wochen wieder mit dabei. Ja, bis dahin macht's gut. Alle Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.